Ja, so sieht's aus. Willkommen wieder bei Händler TV. Mein Name ist Frank TOP. Und heute sprechen wir über das Bestehen des Bundestages, zum 75. Jubiläum des Bundestages, an dem hier augenscheinlich Bärbel Baas beteiligt gewesen war. Und die Bundesratspräsidentin Schwesig lobte die deutsche Demokratie als Erfolgsgeschichte. Zugleich warnte sie vor den demokratischen Kräften und sprach von einem Wahnsinn. Ja, so gesehen, meine Damen und Herren, müssen Sie verstehen, dass das alles hier nach Motto X geht. Das heißt, alles gut verkaufen, was es gut aussieht. Und so, die Schwesig, deshalb würden neben dem Bundestag auch die Länder über die Gesetze mitentscheiden. Also gehen im Bundestag um die Suche nach guten Lösungen und Kompromissen über Länder und Parteien ganz hinweg. Ja, das ist so aus, die können halt einmal eine Beschwerde einlegen oder Einspruch einlegen in das Gesetz oder ablehnen. Es wird darüber abgestimmt. Das sind die Wirkungsentscheidungen des Bundesrats. Nie wieder Diktatur ist wieder aktuell, so Manuela Schwesig. Die SPD-Politik ging auch das starke Abstand der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen ein. Es hat ein wachsender Teil der Bürgerinnen und Bürger einer Partei gegeben, bei der ich der Zweifel ob ich auf dem Boden des Grundgesetzes stehe, sagte Schwesig. Das ist nicht die Mehrheit, aber es ist ein Warnsignal. Die Wiener Diktatur, das sei damit wieder ganz aktuell, sagte Schwesig. Die Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, das heißt, wir müssen alle mit gemeinsam anpacken und dann Lösungen feilen, damit die Rechtsradikalen keinen Vorschub geleistet wird. Den Rechtsradikalen, also die Rechtsradikalen, die verschaffen sich Einfluss durch Parteien und Bindungen auf Vernetzungsebene. Wobei jetzt hier kein großes Aufpochen einer antidemokratischen Tendenz in Deutschland entstanden ist. Ich würde sagen, in Deutschland ist alles mehr oder weniger klein veraltet, nach konservativen Schrittmustern zu spielen. Denn die CDU hat auch keine Lösung auf die bestehenden Probleme unserer Zeit. Außer jetzt das Bürgergeld zu kürzen und im nächsten Jahr auf eine Nullrunde zu hoffen. Das ist eine Gewährung der Schuldenbremse. Wenn man nicht investieren will und investieren kann, obwohl viel Geld im Land ist, ist das ein wichtiges Signal, dass die Deutschen irgendwie die Gelder blockieren wollen. Und blockieren heißt einfach hier nicht so weit ausholen, nach der EU zu schauen, obwohl es wichtig ist, da einen standfesten Standpunkt zu vertreten. Wüstow-Bundesrat als Problemlöser. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst betont die Fähigkeit der Ländervertretung zur Problemlösung. Ein handlungsfähiger Staat, ein Staat, der die Probleme anpackt und löst, das ist das Mittel zur Verteidigung einer stabilen Demokratie. Ja, das zeigt aber die Verkennung der Probleme für die Regierungen aneinander vorbei, wenn die sich nicht auf ein normales Budget einigen können. Mit zwei Schattenfamilien wiedermals mit der Zeitenwende und der Energiewende. Diese Wenden haben nichts beigetragen zur wirklichen Stabilität in der Bundeswehr mit Geld anscheinend falsch investiert und die F-35 stocken und ein Hangar fehlt. Also das ist hier nichts, das so gut an sich anhört. Aber hier, Baas nennt den Gott die Erfolgsgeschichte. Am 7. September 1949 hat der Bundestag als erstes Verfassungsorgan der österreichischen Bundesrepublik in Bonn seine Arbeit aufgenommen. Vertreter der damals 11 Länder der Bundesrepublik trafen sich zu ihrer ersten Sitzung in der frühen Aula der Pädagogischen Akademie. Was an Fähigkeit zum Kompromiss als Stärke? In der Stärke unseres Parlaments war stets der Respekt für den Umgang miteinander und die Fähigkeit zum Kompromiss, so was weiter. Auch wenn heute viele Menschen in unserem Land mit der Politik unzufrieden sind, bin ich überzeugt, dass das Vertrauen wieder zurückgewinnen können, wenn wir uns auch in Zukunft unserer Stärken besinnen und davon leiten lassen. Ja, aber das ist ja prägnant in den Teil gesetzt und auch wirklich auch gar nicht mal so schlecht anzusprechen, dass der Bundesrat die Zukunft unserer Stärken repräsentiert. Im Grunde als ein verfassungsgebendes Organ, welches heute mit dem Bundestag und Bundesrat sein 50. Jubiläum feiert. Ja, hier viel nebenbei. Das ist es nebenbei. Erstmal, wir werden in der zweiten Sitzung noch weiter dafür sprechen. Vielen Dank.